Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 308, an Goethe. Ich bin mit dem Aristoteles sehr zufrieden und nicht bloß mit ihm, auch mit mir selbst. Es begegnet einem nicht oft, dass man nach Lesung eines solchen nüchternen Kopfs und kalten Gesetzgebers den innern Frieden nicht verliert. Der Aristoteles ist ein wahrer Höllenrichter für alle, die entweder an der äußern Form sklavisch hängen oder die über alle Form sich hinwegsetzen. Jene muss er durch seine Liberalität und seinen Geist in beständige Widersprüche stürzen, denn es ist sichtbar, wie viel mehr ihm um das Wesen als um alle äußere Form zu tun ist, und diesen muß die Strenge fürchterlich sein, womit er aus der Natur des Gedichts und des Trauerspiels insbesondere seine unverrückbare Form ableitet. Jetzt begreife ich erst den schlechten Zustand, in den er die französischen Ausleger und Poeten und Kritiker versetzt hat. Auch haben sie sich immer vor ihm gefürchtet, wie die Jungen vor dem Stecken. Shakespeare, soviel er gegen ihn wirklich sündigt, würde weit besser mit ihm ausgekommen sein als die ganze französische Tragödie. Indessen bin ich sehr froh, dass ich ihn nicht früher gelesen. Ich hätte mich um ein großes Vergnügen und um alle Vorteile gebracht, die er mir jetzt leistet. Man muß über die Grundbegriffe schon recht klar sein, wenn man ihn mit Nutzen lesen will. Kennt man die Sache, die er abhandelt, nicht schon vorläufig gut, so muß es gefährlich sein, bei ihm Rat zu holen. Ganz kann er aber sicherlich nie verstanden oder gewürdigt werden. Seine ganze Ansicht des Trauerspiels beruht auf empirischen Gründen. Er hat eine Masse vorgestellter Tragödien vor Augen, die wir nicht mehr vor Augen haben. Aus dieser Erfahrung heraus resoniert er: Uns fehlt größtenteils die ganze Basis seines Urteils. Nirgends, beinahe, geht er von dem Begriff, immer nur von dem Faktum der Kunst und des Dichters und der Repräsentation aus. Und wenn seine Urteile dem Hauptwesen nach echte Kunstgesetze sind, so haben wir dieses dem glücklichen Zufall zu danken, dass es damals Kunstwerke gab, die durch das Faktum eine Idee realisierten oder ihre Gattung in einem individuellen Falle vorstellig machten. Wenn man eine Philosophie über die Dichtkunst, so wie sie jetzt einem neuen Ästhetiker mit Recht zugemutet werden kann, bei ihm sucht, so wird man nicht nur getäuscht werden, sondern man wird über seine rhapsodistische Manier und über die seltsame Durcheinanderwerfung der allgemeinen und der allerpartikularsten Regeln der logischen, prosodischen, rhetorischen und poetischen Sätze etc. lachen müssen, wie zum Beispiel, wenn er bis zu den Vokalen und Konsonanten zurückgeht. Denkt man sich aber, dass er eine individuelle Tragödie vor sich hatte und sich um alle Momente befragte, die an ihr in Betrachtung kamen, so erklärt sich alles leicht und man ist sehr zufrieden, dass man bei dieser Gelegenheit alle Elemente, aus welchen ein Dichterwerk zusammengesetzt wird, rekapituliert. Ich wundere mich gar nicht darüber, dass er der Tragödie den Vorzug vor dem epischen Gedicht gibt, denn so wie er es meint, obgleich er sich nicht ganz unzweideutig ausdrückt, wird der eigentliche und objektive poetische Wert der Epopöe nicht beeinträchtigt. Als Urteiler und Ästhetiker muss er von derjenigen Kunstgattung am meisten satisfaziert sein, welche in einer bleibenden Form ruht und über welche ein Urteil kann abgeschlossen werden. Nun ist dies offenbar der Fall bei dem Trauerspiel, so wie er es in Mustern vor sich hatte, in dem das einfachere und bestimmtere Geschäft des dramatischen Dichters sich weit leichter begreifen und andeuten lässt und eine vollkommenere Technik dem Verstande weist, eben des kürzeren Stadiums und der geringeren Breite wegen. Überdem sieht man deutlich, dass seine Vorliebe für die Tragödie von einer klareren Einsicht in dieselbe herrührt, dass er von der Epopöe eigentlich nur die generisch-poetischen Gesetze kennt, die sie mit der Tragödie gemein hat, und nicht die spezifischen, wodurch sie sich ihr entgegensetzt. Deswegen konnte er auch sagen, dass die Epopöe in der Tragödie enthalten sei und dass einer, der diese zu beurteilen wisse, auch über jene absprechen könne, denn das allgemein pragmatisch-poetische der Epopöe ist freilich in der Tragödie enthalten. Es sind viele scheinbare Widersprüche in dieser Abhandlung, die ihr aber in meinen Augen nur einen höheren Wert geben, denn sie bestätigen mir, dass das Ganze nur aus einzelnen Aperçus besteht und dass keine theoretische vorgefasste Begriffe dabei im Spiele sind. Manches mag freilich auch dem Übersetzer zuzuschreiben sein. Ich freue mich, wenn Sie hier sind, diese Schrift mit Ihnen mehr im Einzelnen durchzusprechen. Dass er bei der Tragödie das Hauptgewicht in die Verknüpfung der Begebenheiten legt, heißt recht den Nagel auf den Kopf getroffen. Wie er die Poesie und die Geschichte miteinander vergleicht und jener eine größere Wahrheit als dieser zugesteht, das hat mich auch sehr von einem solchen Verstandesmenschen erfreut. Es ist auch sehr artig, wie er bemerkt, bei Gelegenheit dessen, was er von den Meinungen sagt, dass die Alten ihre Personen mit mehr Politik, die Neuern mit mehr Rhetorik haben sprechen lassen. Es ist gleichfalls recht gescheit, was er zum Vorteil wahrer historischer Namen bei dramatischen Personen sagt. Dass er den Euripides so sehr begünstigte, wie man ihm sonst Schuld gibt, habe ich ganz und gar nicht gefunden. Überhaupt finde ich, nachdem ich diese Poetik nun selbst gelesen, wie ungeheuer man ihn missverstanden hat. Ich lege Ihnen hier einen Brief von Voss bei, der eben an mich in Einschluss gekommen ist. Er sendet mir auch eine hexametrische Übersetzung von Ovids Phaeton für die Horen, die mir bei meiner großen Detresse sehr gelegen kommt. Er selbst wird auf seiner Reise Weimar und Jena nicht besuchen. Was die Karte zum Moses betrifft, so wollen wir, wenn es Ihnen recht ist, den lenzischen Aufsatz, den ich in das fünfte Horenstück einrücken lasse, dazu bestimmen, dass die Ausgabe für jene Karte davon bestritten wird. Ich habe Cotta versprochen, dass ihn kein Bogen mehr als 4 Louisdor kosten solle, sonst hätte er die Horen nicht gut fortsetzen können. Auf diese Art aber macht es sich sehr gut. Sorgen Sie nur, dass wir den Moses und auch das Kupfer bald können abdrucken lassen. Gehört der Aristoteles Ihnen selbst? Wenn das nicht ist, so will ich ihn mir gleich kommen lassen, denn ich möchte mich nicht gern so bald davon trennen. Hier neue Horen, auch folgt der Don Juan mit Dank zurück. Ich glaube wohl, das Sujet wird sich ganz gut zu einer Ballade qualifizieren. Leben Sie recht wohl, ich habe mich an die neue Lebensart schon ganz gewöhnt und bringe in Wind und Regen manche Stunde mit Spazierengehen im Garten zu und befinde mich sehr wohl dabei. Jena, den 5. Mai 1797, SCH